Bundestagsfraktion. Guten Morgen, Volker Kauder. Guten Morgen. Der Berliner Landesvorsitzende Henkel sagt, die Menschen müssten wieder in wenigen Sätzen erklären können, wofür die CDU eigentlich steht. Können Sie es in zwei Sätzen? Die CDU steht für die soziale Marktwirtschaft und die CDU steht für eine Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Und wie macht das Angela Merkel an ihrem Kurs deutlich? Angela Merkel macht deutlich, dass die soziale Marktwirtschaft gilt, indem sie klar und eindeutig sagt, wir haben ein Programm entwickelt, ein Konjunkturprogramm, mit dem wir zunächst einmal systemische Risiken, die für unsere ganze Gesellschaft notwendig sind, nämlich unsere Banken schützen. Das ist Kernbestand sozialer Marktwirtschaft, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können. Und sie sagt darüber hinaus, in einem Teil 2 eines Konjunkturprogrammes spannen wir einen Schutzschirm und geben den Betrieben, die eine Liquiditätsproblematik haben, wegen der Finanzkrise und Wirtschaftskrise, denen geben wir Bürgschaften. Das sind Instrumente, die wir in der Union kennen. In fast allen Bundesländern, ich würde sagen in allen Bundesländern, haben CDU-geführte Landesregierungen Bürgschaften ausgegeben, geben sie es heute noch aus. Klarer Kurs also, dort wo es darum geht, unser System für die Wirtschaft, nämlich die Banken, zu stützen, dort haben wir ein Programm entwickelt, dort auch bei den Landesbanken werden ja öffentliche Mittel hineingegeben. Und bei der Wirtschaft geben wir Bürgschaften und das ist genau das System der sozialen Marktwirtschaft. Und dieser klare Kurs, diese klare Bekennung zur sozialen Marktwirtschaft heißt dann auch im Fall Opel, dass es keine staatliche Unterstützung geben wird? Es gibt eine klare Aussage, dass die Firma Opel ein Konzept vorlegen muss, das eine Zukunftsperspektive beinhaltet. Das steht auch schon in den Richtlinien für das Konjunkturprogramm 2 drin. Und wir haben dafür ein System entwickelt mit Bürgschaften, Krediten über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die andere auch bekommen. Aber zunächst einmal geht bei der Firma Opel darum, dass ein Konzept vorgelegt wird. Und was mich ein bisschen an der Diskussion wundert, und das ist auch etwas, was ich den Sozialdemokraten zum Vorwurf mache. Sie rennen jetzt durchs Land und erwecken den Eindruck, als ob sie schon beschlossen hätten, Milliarden Steuermittel für Opel zu geben. Dabei ist noch überhaupt nicht klar, ob der Eigentümer bereit ist, Opel überhaupt herauszugeben. Wenn Opel als die große Perle des Konzerns gilt, dann werden Gläubige in Amerika doch sehr genau darauf schauen, ob diese Perle im Falle eines Zusammenbruchs von GM einfach so abgegeben werden kann. Alles finden hier virtuelle Diskussionen statt. Ja, Herr Kauder, aber nochmal der Blick aufs Grundsätzliche. Wenn es so ist, dass Opel ein Konzept für ein Überleben des Unternehmens vorlegt, warum muss dann der Staat überhaupt in die Bresche springen? Ich habe immer darauf hingewiesen, dass der Staat nur eingreifen kann im Rahmen des beschlossenen Konjunkturpaketes, wo wir Überbrückungshilfe leisten müssen. Das machen wir bei mittelständischen Firmen auch, wo die Liquidität im Augenblick nicht ausreicht, wo wir dann durch Bürgschaften absichern. Aber im Augenblick geht es ja darum, den Menschen, die bei Opel beschäftigt sind, zu sagen, das, was der Staat machen kann, tut er, aber darüber hinaus geht's nicht. Und wir können auf gar keinen Fall in eine Firma Geld hineingeben, die keine Perspektive entwickelt. Und was bisher vorgelegt worden ist, ist ja irgendwo symptomatisch für die Firma Opel. Es reicht nämlich hinten und vorne nicht aus. Wenn wir den Blick lösen vom Fall Opel, wir haben ja noch ein paar andere Themen, nämlich konkret die Kritik an Bundeskanzlerin Merkel. Sie haben gerade gesagt, Angela Merkel stehe für den Kurs der CDU, für den konservativen Kurs der CDU. Diesen Kurs hat sie auch dadurch untermauert, dass sie den Vatikan gescholten hat und Erika Steinbach, die Präsidentin des Vertriebenenverbandes, keine Rückendeckung bekommen hat von ihr? Also zunächst einmal kann man gar nicht formulieren, dass man für einen konservativen Kurs steht. Die Union ist große Volkspartei. Angela Merkel steht nicht für einen konservativen Kurs? Die Union, ich habe nicht gesagt Angela Merkel, ich habe gesagt, die Union ist die große Volkspartei mit 3 klassischen Wurzeln, der Christlichen, der Liberalen und der Konservativen. Und alle 3 müssen vorkommen. Und sie kommen bei uns ja auch vor. Und ich glaube, das Grundproblem, das wir im Augenblick haben, ist, dass all diejenigen, die sich öffentlich äußern, mehr die Politik der Union erklären sollten, was im Augenblick geschieht, den Menschen erklären sollten, was wir machen, als ständig mit irgendwelchen Mahnungen, Warnungen in die Öffentlichkeit zu treten. Es gibt, wenn einer etwas sagen will, wenn einem etwas nicht passt, ein Telefon, das man in die Hand nehmen kann, wo man sagen kann, was geschieht. Ich erlebe bei meinen vielen Begegnungen Abend für Abend, dass die Menschen einen unheimlichen Bedarf auch in der Partei haben, dass erklärt wird, was wir tun. Da müssen alle mithelfen. Das kann nicht nur die Bundeskanzlerin allein machen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass von den öffentlichen Äußerungen, die ich so jeden Tag höre, mehr erklärend wären. Ja, Herr Kauder, Sie haben jetzt ja auch die Chance, uns einige Dinge zu erklären. Und zwar zum Beispiel die Frage, wie das C wie christlich mit der schroffen Kritik Angela Merkels am Vatikan zusammenpasst. Es gibt überhaupt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass der Papst und die katholische Kirche eine ganz klare Position zum Holocaust haben. Papst Benedikt hat dies mehrfach erklärt, er hat es auch gezeigt mit seinem Besuch im Konzentrationslager, mit seinen Formulierungen. Aber eins ist auch klar, Diskussionen, die in der Kirche stattfinden zu gesellschaftspolitischen Themen, führen natürlich auch zu Diskussionen, gerade in einer Partei, die das C im Namen trägt. Und da nehmen wir natürlich als christliche Demokraten die Positionen der Kirchen sehr ernst. Mich hat aber natürlich auch bedrückt, dass wir bei der Stammzellfrage keine einheitliche Position der katholischen, der evangelischen Kirche hatten und deswegen eine hilfreiche christliche Weisung in dieser Frage auch nicht ganz einfach war. Und ich muss noch einmal betonen, wir sind eine große Volkspartei, in der Katholiken, in der Protestanten, in der auch Konfessionslose zusammenarbeiten. Und da kann es schon einmal auch unterschiedliche Auffassungen geben. Aber eins ist klar und darauf kann sich jeder verlassen. Wer wirklich will, dass christliche Werte in der Politik eine bedeutende Rolle spielen, der ist bei der Union zu Hause. Aber wenn es so unterschiedliche Meinungen gibt, dann verstehe ich nicht, warum in der Debatte, die wir in den letzten Tagen verfolgt haben, es eigentlich niemanden, so gut wie niemanden gibt, der Angela Merkel den Rücken stärkt. Also ich betone immer wieder, dass wir in einer Situation sind, in der es darauf ankommt, dass die Menschen Vertrauen haben können. Und in Angela Merkel können sie Vertrauen haben. Sie hat sich nicht treiben lassen, als alle geschrien haben, es müssen die Milliarden nur so rausgeschmissen werden. Schaut auf die Engländer, schaut auf die Franzosen. Auch unsere Medien haben sich nicht darin überbieten können, was noch alles getan werden muss. Angela Merkel hat Kritik ertragen, Madame No ist sie gescholten worden und das Ergebnis ihres ruhigen, klugen Abwägens gibt ihr recht. Schauen Sie mal die Haushalte der Engländer und die Wirtschaftslage in England und in Frankreich an. Die Deutschen stehen besser da als alle anderen. Also manchmal wird sehr vorschnell aus einer spontanen Situation heraus Kritik geübt und nachher stellt sich doch heraus, dass es richtig ist, klug und weise abzuwägen. Ich kann nur sagen. Ist aber keine Erklärung, Herr Kauder, dafür, dass die Stimmen, die wir in den letzten Tagen gehört haben, eigentlich alle in eine Richtung weisen. Ja, das ist ja auch richtig und es ist ja auch wahr, dass da entsprechend auch aus der eigenen Partei heraus Äußerungen gekommen sind. Manche kann ich nicht nachvollziehen. Manche beziehen sich auch darauf, will ich auch mal sagen, wenn beispielsweise Wolfgang Schäuble sagt, wir haben in unserer Republik Instrumente, die eben Firmen nicht vernichten, sondern ihnen helfen, Insolvenzrecht, dann geht natürlich sofort eine große Diskussion von denen los, in denen Standorte von Opel sind. Und da werden dann natürlich die Interessen eines einzelnen Bundeslandes vertreten. Diese Diskussionen sind nicht hilfreich, aber in einer Partei, da hat die SPD das Problem nicht. Wir haben 11 Ministerpräsidenten mit einem starken Gewicht, auch was Landesinteressen anlangt. Bei der SPD ist es nicht der Fall. Und eins ist auch klar, die SPD scheint im Augenblick ganz gut dazustehen. Aber trotz Müntefering ist sie aus dem 20%-Loch nicht herausgekommen. Ja, Herr Kauder, wir sprechen jetzt aber im Moment über Ihre Umfrageergebnisse. Und konkret blicken wir auch auf die Bundestagswahl ja im September. Wenn es für eine Mehrheit, Herr Kauder, bei der Bundestagswahl für Schwarz-Gelb nicht reichen sollte, bleibt Angela Merkel dann Parteivorsitzende? Ich sage Ihnen, es reicht für eine Mehrheit von Schwarz-Gelb, für eine bürgerliche Koalition. Die Menschen spüren, dass es jetzt darauf ankommt, mit Kompetenz durch diese Wirtschaftskrise zu kommen. Da sind nicht sozialistische Umverteiler gefragt, sondern die Regierungsführung unter Angela Merkel und zusammen mit der FDP, die klaren Kurs hat. Ich sehe die Diskussionen sehr wohl. Ich sehe auch, dass wir in den Meinungsumfragen noch nicht so dastehen, wie wir dastehen sollten. Es ist aber im ZDF sind andere Werte. Es gibt also noch viel zu tun. Das ist richtig in den nächsten 6 Monaten. Und da sollten sich nun alle in der Union dran beteiligen. Wir wollen dem Land eine noch bessere Regierung stellen als jetzt. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Wenn dies alle beherzigen in unserer Partei, dann kommen wir auch wieder voran. Ab welcher Marke ist Angela Merkel nicht mehr zu halten? Angela Merkel ist die gewählte Parteivorsitzende. Sie macht eine gute Arbeit als Bundeskanzlerin. Und sie wird nach dem September in einer neuen Regierungskoalition ihre zweite Regierung bilden können. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Darauf geben Sie uns Ihr Wort, unabhängig vom Wahlergebnis? Wissen Sie, Wahlergebnisse entscheiden natürlich darüber, ob eine Regierung gebildet werden kann. Und jetzt haben wir allen unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir ein gutes Wahlergebnis bekommen. Ich brauche mir darüber keine Gedanken machen, was passiert, wenn. Das sind spekulative Fragen, mit denen die Menschen im Augenblick auch nichts anfangen können. Ich habe eine klare Vorstellung. Wir werden den Menschen sagen, wie wir uns vorstellen, mit der FDP zusammen das Land aus dieser Krise zu führen. Und dann bin ich sicher, werden wir auch das Vertrauen bekommen. Und das war eine klare Antwort vom Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, heute Morgen im Deutschlandfunk. Dankeschön.